bei Körperproblemen, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zwei-Körper-Problemen Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über die Psychotherapie-Nachsorgeplattform Psyrena und im weitesten Kontext auch über psychische Krankheiten vielleicht und digitale Interventionen. Und zu Gast habe ich heute hier oder haben wir heute hier Sonja Schmalen von der Online-Plattform Psyrena. Hi Sonja. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Und zudem natürlich ist Jan auch dabei. Hi Jan. Moin. Moin. Ja, vielleicht fangen wir einfach mit einer kurzen Vorstellung an. Sonja, vielleicht kannst du was erzählen zu dir, was du für einen Hintergrund auch hast, so vom Studium und wie du überhaupt so zu dem Thema Digitalisierung oder digitale Medien, digitale Interventionen gekommen bist. Sehr gerne. Also ich bin gelernte Ergotherapeutin, also komme aus dem Gesundheitsbereich, habe das in Holland studiert, wo es nochmal ein bisschen andere Studien in, oder das ist ein Hochschulstudium, in Deutschland ist es ja noch eine Ausbildung und wo es noch ein bisschen anders aufgebaut wird als in Deutschland und bin dann aber, als ich fertig war, habe ich in Deutschland angefangen zu arbeiten und habe dann relativ schnell die Unterschiede auch gemerkt, die man im Studium hat und wie es dann in Deutschland angewendet wird. Habe das 11 Jahre lang gemacht und habe dann da mich auch immer viel weitergebildet und habe dann gemerkt, dass da irgendwie eine Grenze erreicht ist, dass man da nicht weiterkommt und habe dann nochmal ein Fernstudium Gesundheitswirtschaft hinterher gemacht oder nebenbei und bin dann glücklicherweise bei der Dr. Becker Klinikgruppe, das ist eine Reha-Kliniken-Unternehmen, gelandet, die sehr digital affin sind, da innovative Ideen haben und ich da mitwirken kann. Und das Thema Digitalisierung oder digitale Intervention, war das da im Studium auch in der Ergotherapie überhaupt Thema? Als ich das gemacht habe, noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass das jetzt wahrscheinlich Thema ist. Okay. Das ist schon ein bisschen länger her. Und aber die Niederländer sind ja, was das betrifft, also ich habe das, da hieß das noch problemgestört onderwijs, also problemgerichtet, dass ich musste nur 2-mal die Woche in die Uni, den Rest hat man sich selbst beigebracht. Und ich glaube, das ist das, was ich auch am meisten davon da mitgenommen habe, dieses selbstorientierte Lernen und auch immer wieder sich Wissen neu holen. Und das habe ich auch immer versucht, das ist ja auch ein bisschen der Kern der Ergotherapie, Hilfe zur Selbsthilfe. Und darum, also und digital war ich auch, habe ich immer schon eine Affinität zu gehabt. Und das jetzt so kombinieren zu können, dass man über digitale Hilfsmittel jemandem helfen kann, quasi selber mehr im Alltag zurechtzukommen oder den Alltag zu strukturieren. Das ist einfach was, was ich durch das Studium und die Ergotherapie und jetzt in dem neuen Job sich so als roter Faden immer bei mir so im Beruf durchzieht. Mhm. Also dieses Thema Selbsthilfe. Ja. Wie schwierig ist das im neuen Job, in so einer Klinikgruppe da auch diesen Weg zu gehen, zu sagen, jetzt machen wir Selbsthilfe mal neu und machen es mal digital und denken das vielleicht auch aus einer anderen Perspektive mit? Das erste Mal im Gesundheitswesen, dass ich arbeite, dass es einfach ist. Okay, ja, super. Also weil einfach das Mindset in dem Unternehmen sowieso schon so ist und ich da nicht mehr richtig viel verändern musste, sondern mitschwimmen oder mitmachen darf. Cool. Ja, genau. Das war ist auch das, was für mich jetzt eine neue Erfahrung ist, dass man so viel eigene Ideen und so viel Innovationsbereitschaft hat und man gerne seine Ideen quasi mit agil reinbringen kann. Gehen wir mal direkt auf die Plattform los, auf Psyrena. Sven hat schon ein bisschen versucht zu erklären, ich habe schon ein bisschen versucht zu lesen. Es gibt noch geringe Differenzen zwischen den beiden Erklärungen, deshalb fände ich es total spannend, wenn du mal sagst, was macht Psyrena, wofür ist das gut, wer nutzt es? Ja, total gerne. Also Psyrena ist ein Konzept der deutschen Rentenversicherung, für alle Versicherten der deutschen Rentenversicherung, die eine Reha gemacht haben, eine psychosomatische Reha. Also generell ist es so, dass das für alle Indikationen gilt, aber Psyrena hauptsächlich für den psychosomatischen Bereich ist. Das heißt, ich bin Betroffener, mache eine Reha und in der Reha kommt im Verlauf oft der Sozialdienst oder der Psychotherapeut auf mich zu und sagt, du bist über 3 Stunden erwerbsfähig, du darfst von der Rentenversicherung eine Nachsorgeleistung in Anspruch nehmen und die sollte 3 Monate nach der Reha beginnen und da kannst du deine Ziele, die du hier in der Reha erarbeitet hast, in den Alltag überführen. Und das findet immer in einem Gruppensetting statt. Und genau, und es war immer sehr schwierig, da einen Therapeuten wohnortnah zu finden. Mhm. Und ich meine, das kennt ja fast jeder irgendwie aus dem Umkreis oder aus Bekannten oder Angehörigen, dass es schwierig ist, bei Psychotherapeuten anzurufen und man spricht immer mit einem Anrufbeantworter und muss dann immer warten, ehe man zurückgerufen wird, weil oft kein Sekretariat vorhanden ist und auch nur eine begrenzte Zeit. Und da kam dann die Idee, warum gibt es nicht sowas wie eine Umkreissuche, wo man es einfach eintippen kann und wo der Therapeut schon die Informationen zur Gruppe veröffentlichen kann. Und da ist quasi die Idee von Psyrena als Psyrena.de, die Plattform, geboren, dass man dafür die Reha-Kliniken eine Open-Source-Variante bereitstellt, wo man drüber suchen kann und wo man qualitativ gute Beratung schon in der Klinik machen kann. Genau, bei Rehabilitanten, die gerade eher mit sich beschäftigt sind und eigentlich nicht damit beschäftigt sein sollten, Platz zu suchen. Das heißt, es geht eigentlich auch über die Klinikgruppe hinaus, oder? Also wir haben das eben ausprobiert, wenn ich jetzt als Patient welcher Klinik auch immer sagen würde, ich suche für mich einen Platz für die Reha, dann kann ich, also wir haben eben eingegeben, Witten 10 Kilometer und ich kriege 4 Angebote oder 4 Gruppen auch von unterschiedlichen Psychotherapeuten geleitet, ausgespuckt. Das heißt, es ist nicht allein fokussiert auf eine Klinikgruppe, sondern ihr stellt es allen frei. Genau, das ist bundesweit. Mhm. Alle Therapeuten können sich kostenfrei anmelden. Dass es keine Wettbewerbsverzerrung gibt, dass der Rehabilitant wirklich, also gerade in der Psychosomatik, wenn ich da eine Reha mache, dann entscheide ich mich oft auch, dann fahre ich in den Schwarzwald oder ans Meer oder suche mir noch irgendwie einen schönen Reha-Ort dazu. Und wenn ich dann, aber dann muss ich ja wieder suchen, wo ich zu Hause bin. Und darum macht nur eine bundesweite Umkreissuche, eine vollständige Umkreissuche Sinn. Die kommen auf diese Plattform, indem sie sich selber eintragen, also die Psychotherapeuten, und ihr habt so eine Art Datenbank, ne? Genau, also wir sind am Anfang hingegangen und haben von der Rentenversicherung alle also es gibt 16 verschiedene Rentenversicherer und da haben wir alle Listen zusammengeführt in diese Umkreissuche und alle importiert und dann den Therapeuten quasi, oder es ist immer noch so, dass jeder Therapeut die Chance hat, sich auf seinen Eintrag anzumelden. Und kann den dann selbst verwalten, kann über seinen eigenen Account die Gruppenzeiten einstellen, kann einstellen, wie viele freie Plätze er hat, ob er eine Wartezeit hat, ob gerade Aufnahme überhaupt möglich ist. So hat man einfach eine Win-Win-Situation. Der Patient findet schnell einen Therapeuten und der Therapeut muss auch wirklich nur die Anfragen bearbeiten, die er auch annehmen kann. Wenn ich jetzt Therapeut wäre und höre das gerade und ziehe jetzt also mein Smartphone raus und suche, ob ich in der Umkreissuche drin bin und finde mich nicht, was kann ich dann tun? Ja, sich einfach registrieren natürlich, sehr, sehr okay. Gerne. Und genau, es gibt immer die Möglichkeit auf der Seite, da gibt es eine Rubrik, die heißt Infos für Therapeuten. Mhm. Da kann man sich dann kostenfrei registrieren. Dann ist es erstmal so, dass man registriert ist, man ist nicht sofort sichtbar. Da ist so eine Sicherheitshürde drin, dass man muss eine Zulassung der Rentenversicherung haben, um Nachsorge auch durchführen zu dürfen. Mhm. Und da gibt es noch eine Qualitätsprüfung quasi zwischen. Und ich brauche erst die Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung, dass du zugelassener Psychotherapeut bist. Und dann, wenn ich diese vorliegen habe, dann würde ich dich freischalten und ab dem Moment bist du dann zu finden. Super. Jetzt hast du gesagt, eine Qualitätsprüfung und du hast gesagt, man braucht eine Bescheinigung, ne? Ja. Was für eine Art von Qualitätsprüfung ist das? Weil, also die Zulassung bei der Rentenversicherung, ach, oder? Das, oh, darum geht es. Also ja, ihr genau. Macht jetzt nicht nochmal eine Art von, weiß ich jetzt nicht, eine Echtheitsprüfung, sag ich jetzt mal, gibt es den Menschen wirklich so oder? Nee, genau. Gibt's, okay. Nee. Also jeder Psychotherapeut, der approbiert ist, kann sich bei der Rentenversicherung anerkennen lassen, quasi um Nachsorge anzubieten. Und Reha-Nachsorge ist keine Therapie. Also Nachsorge kann man immer parallel zur Therapie, zur Psychotherapie machen. Die Psychotherapie wird über die Krankenkasse bezahlt und die Reha-Nachsorge wird von dem Rentenversicherungsträger bezahlt und hat das Ziel, Erwerbsfähigkeit zu stabilisieren oder wiederherzustellen. Also es kann parallel von den Leuten in Anspruch genommen werden. Genau, und wenn man approbierter Psychotherapeut ist, kann man sich bei der Rentenversicherung bewerben. Man braucht dann noch Reha-Erfahrung und auch Gruppenerfahrung. Und einen Gruppenraum. Und dann prüfen die Voraussetzungen und dann kann man loslegen, wenn man dann diese Anerkennung bekommt. wenn Nachsorge keine Psychotherapie ist, könnte ich dann auch eine Nachsorge online anbieten? Also bei Psychotherapie ist das ja unheimlich reglementiert, das irgendwie online hinzukriegen. Könnte man auch so Nachsorgegruppen online machen oder ist das vor Ort in Präsenz und hoffentlich bald. Also es gibt von der, zum 1.1. jetzt diesen Jahres wurde von der Rentenversicherung sehr viel erneuert und da gibt es auch ein Telerea-Nachsorge-Konzept dazu, was total spannend ist und was neue Möglichkeiten eröffnet einfach. Und wir haben parallel auch noch eine Studie, die läuft, ist jetzt im zweiten Jahr laufen, die es Patienten, die immobil sind oder die in der Nähe kein Nachsorgeangebot haben, wo die hin können oder die durch Betreuungssituationen an zu Hause gebunden sind, in einen so einem virtuellen Gruppenraum sind und dann virtuell die, die Nachsorge machen. Und wir haben total positive, wir haben noch keine Ergebnisse leider, aber wir haben total positive Erfahrungen mit den Teilnehmern dieser Gruppe gemacht und mit den Therapeuten. Und weil es quasi auch so eine, ja, man ist egal, wo man ist, die können das aus dem Urlaub raus machen, die brauchen dann einfach nur ihr Smartphone und können quasi die Nachsorge mitmachen, ortsunabhängig und dann immer dabei sein. Also, und die Therapeuten haben auch, am Anfang sind die oft skeptisch online, ob das gut geht oder nicht. Und ja, das läuft total gut an und gute Rückmeldungen. Viele neue Fragestellungen, die man da so kriegt, gerade was Gruppendynamik online betrifft, ist dann nochmal eine andere als vor Ort. Aber das hoffe ich, dass sich das in der Zukunft ausbaut, dass mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, das dann auch in Anspruch zu nehmen. Und du hast gesagt, die Patienten oder Betroffenen haben da sehr oder geben gute Rückmeldungen. Habt ihr denn jetzt auch die Situation, dass euch Leute schreiben oder Feedback geben, wie sie immer diese Platzvermittlung oder eure Plattform überhaupt empfinden? Sodass sie vielleicht sagen, hier, wenn ihr das und das noch anders machen würdet, fände ich das total toll oder so? Also das ist eine gute Frage, weil das ist das, was ich an dem Projekt am meisten schätze oder gerne habe, dass das Nachsorge relativ kleines Nischending noch im Gesundheitswesen ist. Das heißt, es sind ungefähr so 550 Nachsorgetherapeuten deutschlandweit. Und ich glaube, ich kenne fast ungefähr jeden mit dem Namen so ungefähr. Also wenn jemand bei mir anruft, dann weiß ich jetzt nach den 2 Jahren schon ungefähr, wo der sich ungefähr in Deutschland auf jeden Fall befindet und wie lange der schon dabei ist oder ob der neu dabei ist. Patienten rufen mich an oder Rehabilitanten, die vielleicht nicht wissen, wie man das Passwort zurücksetzt oder also so die Klassiker fragen und man ist relativ nah dran trotzdem noch und es ist dann dadurch nicht ganz so groß und sehr persönlich. Das finde ich, wir haben es so aufgebaut, dass die Therapeuten uns immer Feedback geben auch. Also die werden nach 3 Monaten nochmal gefragt, es wäre toll, wenn ihr uns Feedback gebt. Ja, die besten Ideen kommen von den Therapeuten selber für die Plattform und die einfachsten tatsächlich auch. Also wenn man so am Schreibtisch sitzt und man sich überlegt, was könnte so eine Plattform noch mehr anbieten und Tolles und man wird sehr komplex und man denkt sich tolle Sachen aus und dann kommen so Feedback-Gespräche und dann ist es eine einfache Excel-Liste oder irgendwas, was die Organisation stark vereinfacht. Also das ist immer sehr spannend, da die verschiedenen Perspektiven zu haben. Wenn wir jetzt über Digitalisierung reden, sagen wir mal, wir sind alle Digital Natives oder Silver Surfer dann wahrscheinlich eher in meinem Fall und alle sind super digital, aber trotzdem gibt es ja so ein Digital Divide, dass sich eben ganz viele auch gar nicht leicht tun mit Digitalisierung oder Sachen online nachschauen. Gibt es da auch eine Hilfestellung, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dass mich irgendjemand auch unterstützt, einen guten Nachsorgeplatz zu finden? Ja, also man hat ja sowieso immer vor Ort den physischen Mitarbeiter der Reha-Klinik, der einen unterstützt, der das mit einem zusammen macht. Also man ist da ja nicht ganz auf sich selbst gestellt. Und dann hat man immer die Möglichkeit, außer ich bin gerade im Podcast, aber bei mir am Telefon anzurufen und Fragen zu stellen und wie das funktioniert und wie man sich da jetzt weiter durchklickt. Und dann ist es auch so, dass wir relativ viele Wege auf der Plattform kreiert haben, die eine einfache Anmeldung zum Beispiel erleichtern. Oder wenn jetzt einer sagt, ich habe gar keine E-Mail-Adresse, was auch schon des Öfteren noch vorkommt, wo ich am Anfang sehr erstaunt darüber war, dass es das noch gibt. Aber es gibt es relativ häufig, dass man einen dann auch manuell eintragen kann und sowas. Aber generell ist es so, dass ich eher positiv davon überrascht bin, wie viele Leute dann doch bereit sind, den digitalen Weg zu gehen, um einfach miteinander in Kontakt zu treten. Dann hat man einfach alle Daten schon vollständig. Man muss nichts mehr von Anrufbeantworter wieder abschreiben. Die Daten können übernommen werden. Die Teilnehmer von der Nachsorge kriegen dann Terminerinnerungen. Die sehen dann nochmal ihre Termine in der Übersicht und sowas alles. Also es gibt einfach viele Vorteile, die dann doch überzeugen, sich den digitalen Weg zu gehen. Also auf den ersten Blick sah es ja auch unheimlich einfach aus. Ne? Stadt eingeben, man musste nicht mal seine Postleitzahl kennen, das ist ja schon, bin ich ja schon mal ganz dankbar. Umkreis angeben und dann kriegt man die Therapeuten angezeigt mit Plätzen und Gruppen und Wochentag, an dem das Ganze stattfindet. Genau, und jeder Therapeut hat nochmal so ein bisschen Platz, so was Persönliches zu sich zu schreiben, was ja auch immer irgendwie schon einem so ein Gefühl dafür gibt, ob man da auf einer Wellenlänge ist oder nicht und was ja in dem Gebiet oder bei der Indikation auch irgendwie immer nochmal wichtig ist. Also was ja bei allen chronischen Krankheiten, ist ja fast egal, was man sich anguckt, ist ja die Orga, also das Management von Terminen oder das gesamte Management der Krankheit, auch Termine bei der Krankenkasse, Beratung. Diese ganzen Sachen sind ja für alle total wichtig und es nervt ja auch alle, wenn das alles nicht funktioniert. Ne? Wenn man nicht an den Therapeuten kommt, wenn man nicht an die Krankenkasse kommt, man muss sich an deren Termine richten. Ich stelle mir das vor, dass sie einfach eine totale Flexibilität dadurch gewinnen. Ist das so, also dass die Therapeuten, aber auch natürlich die Betroffenen eine totale Flexibilität bei dem eh schon oder bei der eh schon hohen Belastung, ne, bei dem ganzen Management, dass sie das kriegen, ne? Ja, und es ist nochmal ein Schritt, finde ich, Richtung mehr Datenschutz. Also vorher war es so, dass in der Reha-Klinik wird diese Empfehlung zur Nachsorge ausgestellt, die wird von den Reha-Kliniken ausgestellt in dreifacher Ausführung. Da muss dann immer schon der Therapeut draufstehen, dann kriegt eins der Patient selbst, eins die Rentenversicherung und der dritte, und das ist dann oft der Knackpunkt, kriegt dann schon der Therapeut postalisch zugeschickt. Wenn ich jetzt aber einen Therapeuten, wenn ich nicht weiß, ob der einen Gruppenplatz hat oder nicht, und ich finde das in dieser begrenzten Zeit der Reha nicht raus, weil der Therapeut auch kein, wir telefonieren aneinander vorbei, dann wird diese Verordnung oft blind auch verschickt an den Therapeuten und da stehen dann meine sensiblen Daten drauf. Und je früher ich weiß, ob das klappt oder nicht, landen die Informationen halt auch nur bei dem Therapeuten, der mich auch wirklich nachher mit in die Gruppe nimmt. Und ich muss die nicht wieder zurückfordern und dann weiterreichen. Und also es ist einfach auch nochmal da so ein mehr Schutz der Daten. Die Klinik, ist die denn auch in diesem Prozessschritt, würde ich jetzt mal nennen, ist die da auch involviert, also in diesem digitalen Prozessschritt, dass man der Patient sagen kann, keine Ahnung, ich weiß, es kommt eine Nachsorge, ich habe meine App zu Hause und kann dann schon irgendwie diesen Prozessschritt irgendwie einleiten oder kann mit daran teilhaben. Genau, also die Kliniken können quasi die Nachsorge ja einleiten und den Patienten unterstützen, wie findest du eine Nachsorge, dem da verschiedene Möglichkeiten aufzeigen und der Patient selber organisiert es dann ja auch für sich oder sagt, ich möchte gerne da und dahin, dass er hat ja eine Therapeutenwahlfreiheit auch in der Nachsorge. Wenn es dann Auswahl gibt, also so viel Nachsorge gibt es ja noch nicht, so viele Möglichkeiten. Die Reha-Kliniken haben bei uns jetzt keinen Account oder sowas, sondern benutzen das die Seite einfach frei, in Anführungszeichen, können überall drauf zugreifen. Wir haben auch sowas wie einen Nachsorgevortrag dann da, also verschiedene Content-Sachen nochmal, die auch helfen sollen, Patienten zu beraten und das einfacher machen sollen und attraktiver Leute in die Nachsorge zu bringen. Wie ist da die Zusammenarbeit zwischen den Kliniken? Also jetzt kommt es ja aus einer Klinikgruppe. Jetzt war ich letztes Jahr bei den Augsburger Perspektiven, da hat die Sana-Gruppe was Ähnliches, nicht in der Psychosomatik, aber eben auch eine Plattform vorgestellt, wo sie quasi die Weiterüberweisung zur Rehabilitation deutlich einfacher machen können. Aber das sah sehr nach einem Closed Job aus, im Gegensatz zu dem, was ihr macht. Wie arbeitet man da untereinander? Ist das ein Miteinander oder ist da auch der Konkurrenzdruck hoch dann zwischen den Kliniken? Also was jetzt meine kleine Nische betrifft, sage ich jetzt mal, merke ich das nicht. Nee, also ich habe hauptsächlich ja mit den Sozialdiensten zu tun oder auch vereinzelt mit den Psychotherapeuten der Reha-Kliniken, auch teilweise mit, also das kommt dann wieder ein bisschen weniger oft vor, aber auch mit den Ärzten, die einem Rückmeldungen geben und ich erlebe das meistens als sehr konstruktiv, also dass da viele, viele gute Sachen, dass alle daran eigentlich interessiert sind, dem Patienten einen Mehrwert zu geben oder in dem Fall den Rehabilitanten einen Mehrwert zu geben und da den Prozess einfach weiter nach vorne zu bringen. Das trifft auch auf Meinungsverschiedenheiten natürlich, wie überall. Aber ich habe jetzt bisher immer noch das so erlebt, dass es dann ein offenes Gespräch ist und dass man überlegt, wie können alle sowas davon haben und hauptsächlich der Patient. Also ein total schönes Ding eigentlich, ne? Also es ist total offen, jeder kann es nutzen. Es ist, baut überhaupt keine Wände auf. Das ist natürlich schon die Frage nach dem Geschäftsmodell dahinter. Ja. Das läuft wahrscheinlich dann über die Rentenversicherung, oder? Nee, das läuft nicht über die Rentenversicherung. Genau, also hinter Psorena.de steht ja die Dr. Becker Klinikgruppe und das ist ein Reha-Klinikenunternehmen, das auf Es ist ein Selfie-Stock jetzt sozusagen. Immer wenn dieser Podcast kurz abbricht, genau. Fotos. Ja. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen. Nee, alles gut. Frauen sind ja multitaskingfähig, wie man gerade gemerkt hat. Schön abgelenkt. Nee, und also bei Dr. Becker ist es so, dass auf jeden Fall innovative Ideen ja da gefragt sind und ich habe den Faden verloren. wir waren beim Geschäftsmodell, genau. Und genau, und das Geschäftsmodell ist so aufgebaut, dass es ähnlich, also Freemium nennt man das, wie bei Xing zum Beispiel, dass man, jeder kann sich umsonst anmelden. Für den Außenstehenden ist nicht sichtbar, wer bezahlt und wer nicht. Ich glaube, das bei Xing jetzt nicht so, aber also für den Rehabilitanten oder für die Reha-Klinik ist nicht sichtbar, welcher Therapeut bezahlt oder nicht und dass es da keine Wettbewerbsverzerrung gibt und wir finanzieren uns dann über so Zusatzleistungen wie Termine vergeben oder dass die Terminerinnerungen die Teilnehmer bekommen, 24 Stunden vor jedem Termin, dass die Verbindlichkeit erhöht wird, dass die Abrechnung mit der Rentenversicherung einfach geschieht, weil einfach schon die ganzen Dokumente vorausgefüllt sind. Dann gibt es so einen Gruppenmessenger, wo ich, wenn ich krank bin, kurz reinschreibe, heute fällt die Nachsorge leider aus und dann geht er an die ganze Gruppe raus. Sicher einfach auch datensicherere Kommunikation. Das sind einfach diese Zusatzleistungen, die es dem, vor allem dem niedergelassenen Therapeuten, der ja oft kein Sekretariat oder irgendwie sowas zur Verfügung hat, nochmal zeitliche Ressourcen spart, Organisation vereinfacht und genau, wo wir sagen, wir schaffen da so viel Mehrwert, dass auch viele bereit sind dafür, da was für zu bezahlen und dann diesen Pro-Tarif abzuschließen. Genau, und das funktioniert. Super. Freemium. Freemium. Ich habe wieder ein neues Buzzword gehört. Das kann ich noch nicht. Nee? Ja. Okay. Habe ich auch da erst gelernt. Gibt es da von dem Podcast keine Freemium-Version? Nee, ohne S und am Ende des Tages oder so. Genau. Nee, Freemium ist ein gutes Wort. Das kann man immer wieder raus. Ja, Buzzwords sind ja auch wichtig. Auf jeden Fall. Ja. Siehst du ja, wieder was gelernt. Großartig. Also, neue Buzzwords gelernt. Aber die Therapeuten an sich, du hast gesagt, obwohl ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hast, aber gibt es da auch Widerstände? Also, dass Leute das irgendwie so, ja nicht blockieren oder, ja, wie soll ich es ausdrücken? Also, gibt es da Widerstände bei den Therapeuten? Wir sind ja noch im Gesundheitswesen. Das heißt, natürlich gibt es Widerstände. Sonst wäre es ja nicht so spannend. Mhm. Uns gibt es jetzt, oder Psorena.de gibt es seit 2 Jahren und am Anfang musste man relativ viel Informationsarbeit, Transparenzarbeit leisten, weil Dr. Becker, die Unternehmensgruppe, ist ein privates Unternehmen, es ist ein Familienunternehmen, aber es ist ein privates Unternehmen und private Unternehmen im Gesundheitswesen haben ja immer erstmal so einen schlechteren Ruf. Sie sind ja ein privates Unternehmen. Was haben Sie denn davon? Und genau, und da musste man relativ viel Aufklärungsarbeit, sage ich mal, leisten und auch Vertrauensarbeit, dass man merkt, nee, Sie tappen da nicht in eine Kostenfalle. Das wird jetzt nicht auf einmal in einen kostenpflichtigen Vertrag umgewandelt oder so. Es bleibt wirklich kostenfrei. Und es war immer ganz, ich sitze in einem Viererbüro und ich habe am Anfang immer sehr oft das Wort, nein, es ist wirklich kostenlos, kostenfrei. Und es war immer schon so ein kleiner Spunzler, wenn ich schon wieder gesagt habe, kostenfrei oder sowas, weil ich es einfach so oft gesagt habe, damit ich einfach das ankommt, dass es Freemium ist. Ich stelle mir gerade vor, wenn du dann so einem Psychotherapeuten sagst, also wir haben das Freemium-Modell. Ach so, das Freemium-Modell. Ja, darum sage ich immer meistens dazu, bei Xing kennt meistens jeder, ist wie bei Xing und man kann viele Vorteile nutzen, man kann Pro nutzen oder Premium heißt es da, glaube ich, muss man aber nicht. Okay. Ja. Und du hast ja gesagt, es gibt 130, 140 Psychotherapeuten, die so eine Nachsorge anbieten? 550 ungefähr, ja. Ist ja auch eigentlich eine krasse Zahl in Betracht der Tatsache, dass der Hauptgrund für Frührenten eben psychische Erkrankungen sind. Und ich mich dann frage, das sind ja total wenig, ne? Jetzt so auf einer, Ärzte haben wir ja auch gar nicht, jetzt sind auch nur, glaube ich, 230.000 Ärzte in Deutschland oder so oder 42, aber das sind total wenig jetzt irgendwie, habe ich so den Eindruck. Aber wenn du jetzt mal zurückdenkst, ein paar Jahre, dann war Prävention das Thema. Also da war da ja, jetzt ist Prävention ja so Usus irgendwie. Jeder weiß, ich kann einen Rückenschulkurs machen oder Paragraph 20, weiß ich nicht, BGM-Maßnahmen oder betriebliches Gesundheitswesen und sowas. Das läuft ja jetzt gerade mittlerweile alles, aber es war ja vor ein paar Jahren auch so, dass das noch nicht so bekannt war einfach auch, ne? Und dann ist jetzt auch gesetzlich nochmal einiges passiert mit dem Flexi-Rentengesetz bei der Rentenversicherung, dass das auch nochmal eine Pflichtleistung ist, also eine freiwillige Pflichtleistung. Wenn ich die machen möchte, kann ich Nachsorge machen. Wenn ich sage, nee, das ist nichts für mich, dann muss ich die auch nicht machen. Also das ist, das kann jeder selber entscheiden, ob er das nach der Reha dann in Anspruch nimmt oder nicht, wenn es verfügbar ist. Aber, und es wächst, also die Therapeutenanzahl wächst jetzt in den letzten Jahren, wo ich dabei bin, sind bestimmt schon 150, 200 Therapeuten noch auch so neu dazugekommen. Und von diesen 550 Therapeuten, die habt ihr importiert, wie viele von denen haben quasi ihr Profil beansprucht und eigene Sachen eingetragen? Wie ist da die Akzeptanz? Über 70% sind wir jetzt. Genau, super. Das ist richtig, richtig gut. Da kam jetzt in der letzten Zeit, hat sich da echt nochmal richtig viel auch getan und die Vertrauensarbeit hat sich gelohnt. Ja, total. Ja. Und mittlerweile sind es genau über 70. Und dann hat diese Plattform halt auch erst einen Mehrwert. Also da kann noch eine tolle Technik hinterstehen. Wenn die Leute sich nicht da registrieren und ihre Gruppenzeiten veröffentlichen, dann hat diese Plattform auch nicht wirklich einen Mehrwert für die Reha-Kliniken und auch nicht für die Patienten oder für die Suchenden. So läuft es dann einfach einfacher und jeder hat dann auch die Win-Win-Situation nochmal mehr. Ja, ich habe noch eine. Also wie wird jetzt ja, ne, das läuft, 70%, 550, echtes Erfolgsmodell. Wo geht der Weg hin? Ein bisschen hast du schon gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, ob man Online-Reha auch machen kann. Genau, also, tatsächlich wäre die Frage, wie sieht die Vision aus? Geht es irgendwann weg von der Psychosomatik auch in andere Bereiche oder wie wächst Serena? Also, genau, also Psyrena, die Seite, die wächst sowieso jetzt auch noch immer kontinuierlich, weil wir Feedback von den Therapeuten bekommen und wir haben jetzt zum Beispiel eine Bibliothek da drin. Also da sind alle Nachsorgesachen Open Source drin, die Leute dann einfach sich anschauen können. Verschiedene Handouts von der Rentenversicherung oder so ein E-Book haben wir drin, wo Ideen für die Nachsorgesitzungen nochmal drin zu finden sind. Da ist ein Forum, wo die Therapeuten sich austauschen können, weil es halt so wenige Nachsorgetherapeuten gibt, dass die sich besser vernetzen können. Also da passiert noch relativ viel in der Entwicklung und dann ist es so, dass diese Online-Nachsorge auch ja noch in der Entwicklung ist und hoffentlich dann diese Studie die Ergebnisse bringt, die wir uns erhoffen, dass es genauso wirksam ist wie eine klassische Nachsorge und für die Patienten, die dann nicht in den Genuss kommen, das vor Ort zu machen, dann eine Online-Möglichkeit auch noch wählbar wäre. Und dann ist es so, dass die Therapeuten kamen dann noch auf uns zu und haben gesagt, die Seite ist so toll und es ist schön, dass wir das da so drüber organisieren können. Und Gruppen organisieren ist viel, viel schwieriger als Einzelsituationen zu organisieren. Können wir sowas auch für die Kassenleistungen oder für die Gruppenpsychotherapie generell nicht duplizieren einfach und blau anstreichen. Ja. Und das ist jetzt das Projekt, was gerade startet, also aus der Idee, Psyrena.de ist jetzt nochmal die Gruppenplattform Gruppenplatz.de entstanden, wo man Gruppentherapien suchen kann. Also ob Kasse oder Selbstzahler oder verschiedene andere Gruppen, aber man kann reine Psychotherapiegruppen suchen. Also wir nehmen auf der Plattform approbierte Psychotherapeuten auf, die können dann dasselbe Prinzip wie bei Psyrena ihre Gruppe da online stellen, ihre Gruppenzeiten, die Themen der Gruppe und ich kann als Patient hingehen oder als Betroffener und eine Gruppe suchen. Die Gruppe hat halt noch nicht so den Ruf, irgendwie wie eine Einzeltherapie. Wenn ich an Psychotherapie denke, denke ich immer an die Einzelsituation oder an die Couch. Mhm. Ja. Und und mit Gruppenplatz wollen wir so ein bisschen mehr Richtung Gruppe, Mensch als soziales Wesen gehen, weil Gruppen einfach wirksam sind wie Einzeltherapie und in manchen Sachen einfach noch wirksamer, wenn man Richtung Ängste, Depressionen, alles so Krankheiten, wo man sich viel isoliert auch und wo diese menschliche Interaktion einfach auch einen weit nach vorne bringen kann und man sich direkt prüfen kann, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Ich kann von anderen lernen, ich kann auch von anderen lernen, wie ich es nicht machen möchte, was ja auch oft nochmal wichtig ist. Ich glaube, die Situation kennt jeder irgendwie, wenn man sich mit seinen Freunden bequatscht und jemand sagt, so und so habe ich es gemacht, war blöd, weiß man schon, okay, also muss ich das dann nicht mehr machen. Und das hat einfach der Vorteil nochmal von Gruppe und dieses Mindset von Gruppentherapie oder Gruppensitzungen, Setting nach vorne zu bringen, soll jetzt quasi getrennt vom Serena.de auf Gruppenplatz nochmal ja auch so ein bisschen vermarktet werden, in Anführungszeichen. Also, dass die Gruppe als Therapieform wieder mehr in den Köpfen der Menschen ist. Es liegt ja, psychische Krankheiten sind ja auch sehr im Fokus da, was also das Management anbelangt. Wir haben ja auch schon im Podcast hier die Folge mit VR-Therapie bei Angst, bei Ängsten gehabt. Liegt es denn auch, oder wäre es nicht auch sinnvoll, jetzt sag ich mal in so einem Rahmen, wo es jetzt viel um Organisation geht bei euch, auch Inhalte mit, sag ich mal, mit anzubieten? Also ich sag mal, keine Ahnung, wenn jetzt jemand eine Nachsorge gehabt hat und eine spezifische psychosomatische Krankheit gehabt hat, dass da auch das Management jetzt wirklich innerlich noch unterstützt wird. Ne? Du hast ja gesagt, es gibt auch diese Gruppenforen zum Beispiel. Das wäre ja schon mal ein Ansatz, aber dann auch, ich sag jetzt mal im simpelsten Fall Informationen, wie gehe ich mit Krankheit XY um oder weiß nicht. Wir haben uns bisher immer auf Organisation beschränkt, weil das gerade bei diesem Thema oder bei dieser Indikation, glaube ich, auch immer sehr sensibel ist, Inhalte zu teilen. Also weil man nie weiß, wenn man es digital teilt, was passiert mit den Informationen am anderen Ende, da ist keiner, der drauf schaut. Und das ist auch oft eine Angst von Therapeuten, dass wenn man dem Patienten zu viel, also man hat, wenn man zu viel Auswahlmöglichkeiten hat und nicht, sich nicht die richtigen Sachen, die passend für einen sind, anschaut, dann kann das auch schnell in die falsche Richtung gehen. Und bei Serena haben wir da bei Patienten komplett drauf im Moment verzichtet. Da ist die Idee auch von einem Forum, dass die sich austauschen können. Aber da muss man auch gucken, wie kann ich das supervidieren in irgendeiner Form. Das ist dann einfacher auf der Therapeutenseite. Und bei Gruppenplatz haben wir das, also ich habe viel mit Therapeuten gesprochen, weil ich jetzt selber kein Psychotherapeut bin, was da die Möglichkeiten sind. Und es gibt ja in der Psychotherapie nochmal unterschiedliche Stränge, Verhaltenstherapeuten, die Analysten. Also da gehen ja nochmal die unterschiedlichsten Richtungen und die Verfahrensarten auseinander. Und darum haben wir uns jetzt entschieden, das möglichst individuell zu gestalten. Jeder hat die Möglichkeit, seinen Account selbst zu gestalten. Da gibt es eine Bibliothek. Da sind Sachen drin, die kann man öffentlich nutzen, da kann man auch öffentlich hochladen. Also wenn ich Therapeut bin und ich habe einen tollen Fragebogen, dann kann ich den da öffentlich hochladen und kann den mit meinen Kollegen teilen. Die können den dann wieder weiter nutzen, also dass man sich so ein bisschen die Materialien gegenseitig zur Verfügung stellt. Ich kann das aber auch nur für mich nutzen, in meinem privaten Bereich, und ich kann das dann mit meinem Patienten teilen. Das heißt, ich kann, wenn ich sage, ich habe eine Wartezeit von 4 Monaten und ich kann ein Paket zusammenstellen, das heißt dann aktiv warten, und das schicke ich dann rüber entweder nur einem Herrn Mustermann oder der ganzen Gruppe oder immer alle, die sich bei mir anmelden, die kriegen einfach das ganze Paket aktiv warten. Und da sind dann meine Inhalte, die ich ausgesucht habe, drin, die zu mir als Therapeut passen, und die bieten dann schon eine Vorbereitung auf die Behandlung. Aber das muss jeder Therapeut so für sich gucken, dass das zu ihm passt, und darum ist das so schwierig, da irgendwie was vorzudefinieren, was da immer drin ist in Informationen. Und weil die Krankheitsbilder so unterschiedlich sind. Also jemand mit der Depression braucht was anderes als jemand mit Ängsten und oder mit einer Phobie. Oder das ist ja da sehr breit gefächert. Und dann kann der Therapeut das selber einfach als Experte am besten entscheiden, wer was bekommt. Genau. Und zusätzlich habt ihr da eigentlich wirklich ein unschlagbares Netzwerk aufgebaut. Also wenn da 70% schon drin sind, das ist ja sowas, was man sich so aus Unisicht oder aus wissenschaftlichen Mensch, da muss ja super spannend für eine Fachgesellschaft auch sein. Ja, also wenn man auf einmal Zugriff zu allen Kolleginnen und Kollegen hat, wo man sich absprechen könnte, wo man Weiterbildung, Ähnliches organisieren könnte, sich ja auch politisch organisieren kann. Wie ist da die Reaktion von so standespolitischer oder Fachgesellschaftssicht auf das Ganze? Wird das eher als Konkurrenz gesehen oder sehen die da auch großes Potenzial in euch? Oder darf man das nicht sagen? darf man diese Frage stellen? Ja, kurze Pause. Nein, also das ist Gesundheitswesen. Und es sind, und es sind Kostenträger. Ich könnte ein Selfie machen, um dich. Nein, Gott. Da reicht, glaube ich, der Smiley mit den Augen so ein Denken nach oben oder Hand am Kinn. Es ist das Gesundheitswesen, und das sind ja verschiedene Stakeholder und verschiedene Leute mit verschiedenen Interessen, die Patienten, die Kostenträger, die privatwirtschaftlichen Unternehmen, so wie wir auch eins ja dann sind. die verschiedene Interessen haben. Das Interesse ist immer, den Patienten irgendwie nach vorne zu bekommen und gesund zu machen, aber aus verschiedenen Perspektiven. Und gerade wenn es so agil wird, ist es ja immer was Kostenträger jetzt nicht immer so sein können. Und weil das einfach viel größer ist, weil die Entwicklung eine ganz andere ist irgendwie. Und wir sind jetzt mit Psirena, die immer in Absprache, auch wenn wir sehen uns eher als Vermittler und die Entscheidung trifft die Rentenversicherung und versuchen da immer miteinander in Kommunikation zu treten, aber es ist keine offizielle Kooperation, weil da müsste eine europaweite Ausschreibung stattfinden und da müsste man gucken, dass es wettbewerbsneutral ist und genau, also darum passiert das miteinander, nebeneinander. Das ist vielleicht diplomatisch ausgedrückt. Sehr gut. Ja, habt ihr den Kontakt auch zu Krankenkassen überhaupt oder läuft das alles nur über die Rentenversicherung? Das Konzept Psirena ist ja von der Rentenversicherung entwickelt worden. Und genau, und das läuft alles über den Rentenversicherungsträger. Da hat die Krankenkasse gar nicht so viel mit zu tun. Und jetzt mit Gruppenplatz, was ja ganz, ganz frisch ist und wo diese, wir haben jetzt letzte Woche unsere Launch gehabt. Cool. Also es ist noch ganz, ganz spannend, wie sich das da alles entwickelt und da genau, da versuchen wir jetzt mehr direkt Richtung Verbände und Kostenträger zu gehen. Es gibt ja mittlerweile so, was ich total klasse finde, so Awards, wo man sich drauf bewerben kann von Krankenkassen, die Startups mehr fördern wollen, wo man seine Idee vorstellen kann, wo man dann in Gesprächen mit den Kostenträgern gehen kann und gucken kann, wie da die Zusammenarbeit sein kann und sowas. Also da gibt es ja schon Initiativen, die auch jetzt langsam sehen, dass der Gesundheitsmarkt sich ändert, dass da viel passiert, was Gesundheits-App, was Entwicklungen von digital affinen Gesundheitsmenschen irgendwie, sage ich mal, alles bewirken können. Und ich glaube, das kommt immer mehr bei Kostenträgern an. Und dass die auch immer mehr, die haben ja auch einen wirtschaftlichen Druck und dass die auch immer mehr bereit sind zu gucken, wie kann ich mehr Leute in die Versorgung bekommen, wie kann ich besser präventiv was machen und genau, und durch diese Preise bin ich da so ein bisschen mehr reingegangen. Das ist total spannend, also weil man einfach so viele Startups kennenlernt und so viele tolle Ideen und dann immer wieder neu so auch ein bisschen inspiriert wird von den Leuten, die so viel Tatendrang haben und das finde ich das Tolle am digitalen Gesundheitswesen, dass es da so Leute gibt einfach, die so ansteckend sind, die digital infiziert sind und da eine Vision vor Augen haben und viel auch in ihrer Freizeit tun, um da das Gesundheitswesen auch nach vorne zu bringen. Mhm. Also das und das ist, ich finde vor allen Dingen ja auch, dass ihr jetzt nachgefragt habt und das fand ich total schön. Also das zeigt einfach, dass das so eine Community ist, die total offen ist, genau, und die breit gefächert ist. Ja, genau. Das, ja. Ganz, ganz cool, dass du jetzt das so von dir aus gesagt hast, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du so, wie du da deinen Blick auf das Gesundheitswesen ist, weil es ja immer diese, ja, diese wie die Trägheitsmasse sozusagen noch gibt, die wir hier so auch tagtäglich erleben. Und das hast du eigentlich auch schon ja beschrieben. Es gibt so total viele, die wollen und die haben einfach total den Tatendrang gerade. Ich glaube, gerade jetzt dies und letztes Jahr oder die letzten 2-3 Jahre sind da total bezeichnend, finde ich, dass irgendwie, man merkt so ein bisschen, es passiert was. Hast total, du das? Ja. Ich bin jetzt mit noch in einem Beirat, Hospital Supplier Award heißt das. Da bin ich auch angeschrieben worden, einfach, das geht um Krankenhauseinkauf. Eigentlich überhaupt nicht mein Ding und überhaupt nicht mein Fachgebiet, aber es geht halt um digitale Innovation und das ist ein Preis, der wird von Krankenhauseinkäufern gemacht, die sich gedacht haben, wir müssen mal irgendwie was Innovatives machen. Wir haben immer dasselbe und das muss agiler werden und wir machen hier einen Preis, der nicht von irgendeinem Verband ins Leben gerufen wird. Und genau, und dann dadurch sieht man dann wieder neue Startups mit neuen Ideen und genau, da ist die Preisverleihung am 22.05. Kurzer Hinweis hier. Genau, Schleichwerbung. Ja, alles gut. Ja, wo denn? In Berlin im jüdischen Krankenhaus. Mhm. Sehr gut. Das ist deutschlandweit oder ist das irgendwie nur auf Berlin bezogen? Die Startup kann sich jeder bewerben? Nee, da konnte sich jeder bewerben, genau. Da wird dann die Preisverleihung, da werden die ersten drei Plätze bekannt gegeben dann auch, wer da gewonnen hat. Und so viel ist zu verraten, der Erste, der den ersten Preis gewonnen hat, hat nicht nur was mit Krankenhauseinkauf zu tun. Also das ist wieder so, da kommt halt wieder diese ganze Community irgendwie dann auch zusammen. Und das finde ich irgendwie das das Spannende. Und dass halt dieses Patientenautonomie-Ding, Hilfe zur Selbsthilfe, da bin ich wieder beim Anfang irgendwie, dadurch gefördert wird. Also was kann, als Ergotherapeutin berät man ja immer mit Hilfsmitteln, ne? Badewannenbrett oder weiß ich nicht was. Aber es gibt einfach so viele tolle digitale Hilfsmittel, die einem so viel Autonomie geben als Patient. Als ich kann selber da über meine Gesundheit bestimmen, wenn es eine Gesundheitsakte ist. Oder es gibt so, ich weiß nicht, ob das kein Wheelmap. Das ist eine Karte, wo ich quasi als Rollstuhlfahrer gucken kann, welche Orte sind barrierefrei, okay. Das über so ein Ampelsystem. Ja. Das hat sich dann jemand mal ausgedacht und das in die Tat umgesetzt. Also es sind einfach so viele, viele Sachen, die, die motivieren, dass man selbstbestimmt sein kann und digitale Hilfen in Anspruch nimmt. Und das Wichtige ist ja, glaube ich, im Gesundheitswesen vor allem, dass man das so sieht, dass es immer nur eine Unterstützung ist. Dass die Hilfe immer noch eine reelle Person sein muss. Also dass ich kann mich tracken, wie ich will. Ich brauche nachher auch jemanden, der das irgendwie mit mir auswertet oder eine Strategie entwickelt. Sonst ist das mal ganz nett, das gemacht zu haben. Ich glaube, das hat jeder mal die Erfahrung gemacht, irgendwie die Joggingroute dauernd zu analysieren oder weiß ich nicht was. Aber man kommt halt nur weiter, wenn man dann wieder in Interaktion mit jemand anderem kommt. Und da braucht man dann wieder echte Menschen, in Anführungszeichen. Aber die digitalen Hilfen sind so ein bisschen ja, der Powerboost, sage ich mal. Dadurch geht es viel schneller. Hm. Also dadurch komme ich schneller auf selbstbestimmte Wege. Ja, es wird ja immer so versucht, die beiden Konzepte, nenne ich es jetzt mal, etwas Digitales auf der einen und etwas Menschliches auf der anderen Seite, wird ja immer häufig versucht, auch gegeneinander auszuspielen, so von wegen, kann das denn nur das Digitale sein oder so? Und das hast du ja gerade auch gut gesagt, also diese Integration ist es häufig und dieses Ermöglichen selber schneller an Dinge zu, also an Informationen zu kommen oder Angebote. Ich habe das bei Angehörigen auch im Bereich Demenz erlebt, die haben ja so ein riesen Problem, alles zu managen. Ja, die müssen ja ständig hier wieder einen Pflegeplatz, dann wieder einen Termin bei der Krankenkasse, irgendwelche Versorgungsrezepte und die müssen das alles organisieren und haben total viel Stress dabei. Und mir hat auch mal eine Angehörige gesagt, ja, die Krankenkasse gibt immer nur Termine, keine Ahnung, dienstags, nachmittags um 1, 2 oder so, ne? Und der kann die halt nicht, ne? Also das ist für die total schwierig gewesen und hat sich total beschwert, dass sie da nicht den Termin kriegt. Und dann könnte man einfach auch da Digitalinhalte, glaube ich, für die Beratung, die häufig ja einfach nur kleine Informationen sind, echt gut digital zur Verfügung stellen. Das finde ich sex, hast du auch eben einfach mal wieder gesagt. Und dann ist es ja wieder so eine Betreuungssituation, aus der ich nicht rauskomme, einfach auch, ne? Weil ich kann ja nicht mal eben meinen demenzkranken Mann irgendwie 4 Stunden alleine lassen, weil ich da ein Beratungsgespräch habe. Dann könnte man das gucken, dass man das direkt flexibel vor Ort irgendwie dann macht und der andere auf der Beratungsebene hat ja auch den Vorteil, er sieht vielleicht schon ein bisschen was von der Umgebung, was das Problem ist, je nachdem, was die Fragestellung ist. Und dann hat man wieder diese Win-Win-Situation, dass man einfach auch mehr Leute in Beratung bekommt oder mehr Leute mit Informationen versorgt bekommen, die natürlich auch einen technischen Zugang und sowas haben. Aber ich finde selbst, also dass es immer mehr Leute schaffen, selbst wenn die sich dann nochmal Unterstützung von jemandem holen, ist es wahrscheinlich dann nochmal einfacher, jemanden dazu zu holen, der einem Technik erklärt, als jemanden dazu zu holen, der 4 Stunden aufpasst. Also das sind so, ja. Einfach, dass es diese Möglichkeiten gibt, ich kann mir meinen Weg suchen, der zu mir am besten passt. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Und was diese digitalen Unterstützungen oder digitalen Hilfsmittelchen so ermöglichen. Ja, ich meine gerade hier Terminvergabe. Ich meine ganz im Ernst, ne, da hat doch niemand hat doch Lust, ständig irgendwie so einen Zettelterminkalender hin und her zu wälzen und wieder auszuradieren und überzukleben und dann kommt man nicht durch als Patient oder als diejenige, die den oder der das organisieren muss, muss dann wieder alles hin und her wälzen. Ich glaube einfach, dass da auch digitale Lösungen so viel einfacher sind, einfach auch schneller an Termine oder an bestimmte Dinge zu organisieren einfach. Ja, und es löst weniger Frust aus einfach auch. Ja. Ne? Also ich habe so, wenn ich jetzt mal Nachsorge brauche, habe ich sowieso schon wahrscheinlich ein Problem irgendwie in meinem Leben, was ich versuche zu lösen. Und dann brauche ich nicht noch ein Problem dazu, das ich lösen muss, wann ich denn jetzt wo anfangen kann und wie ich das am besten organisiert bekomme. Weil wir ja alle nur ein gewisses Energielevel haben und das dann am besten auch dafür quasi nehmen. Ja. Ja. Wir sind jetzt knapp bei 45 Minuten. Ich glaube, Ben, du hast noch eine Frage gehabt. Ne? Kann ich noch ein Fass aufmachen? Immer. Also, machen. Wir haben. Ich würde ja gerne noch mal auf das, du hast ganz am Anfang angesprochen, also siehst einen Datenschutzvorteil durch das Neue. Und jetzt haben wir gerade gesprochen, schöne, bunte, neue Welt. Und manchmal wirft ja eher Datenschutzfragen und ethische Fragen auf. Und je mehr ich jemandem helfen will, umso einfacher geht das, wenn ich den Datenschutz irgendwo gering halte. Ne? Also wenn ich mit Menschen auch mal mit Alexa oder Ähnlichem überwachen will, dann ist das total super, weil ich weiß, ob denen was passiert oder nicht. Und andererseits wird der Postbote und jeder andere mit aufgezeichnet, der da hinkommt. Und ist natürlich bei so Terminvergaben auch so ein bisschen so, dass man einerseits es viel leichter kriegt, einen Termin, und das deutlich einfacher wird, andererseits aber auch jemand anders noch weiß, wo habe ich meinen Termin gemacht, wie viel Zeit wendet ihr für so Datenschutz- und Ethikfragen auf, was ist das für ein Thema auch für euch? Ja, mit eins der ersten Themen gewesen, die Plattform überhaupt zu machen. Also das oberste Gebot ist Datensparsamkeit, also wenn ich die Daten nicht erhebe, dann sind die am sichersten. Ja. Und genau, und darum werden zum Beispiel sowas wie Diagnosen oder sowas überhaupt nicht erhoben. Aber genau, ich habe mich angemeldet, in dem Moment weiß man, okay, eine Nachsorge ist anscheinend empfohlen worden, und damit weiß ich schon, dass ich in einer Nachsorge bin. Und genau, aber es hat quasi immer nur der Patient selber den Zugriff auf die Daten, der pflegt auch nur das ein, was er möchte. Und der Therapeut hat den Zugriff darauf, der Patient sucht sich einen Therapeuten aus, der Therapeut hat den Zugriff drauf. Der quasi der Admin, das bin ich dann in dem Fall im Kundenservice, habe dann nochmal einen eingeschränkten Blick drauf. Und das sind die drei Parteien, die quasi auf die Daten kommen, und mehr dann aber auch nicht. Und dann gibt es ein riesiges Datenschutzkonzept, wann wir die Daten alle anonymisieren und nicht speichern. Und genau, das ist sehr, sehr aufwendig direkt am Anfang erarbeitet worden. Und ja, und ich sag mal so, die Sachen, die jetzt ja schon standardmäßig sind, Server in Deutschland und was dann noch alles dazugehört mit Verschlüsselung und so, das ist dann natürlich auch mit da drin. Also ich glaube, es ist ja für uns eine riesen gesellschaftliche Aufgabe, das auszuhandeln. Ne? Wie viel Datenschutz können wir und wie viel brauchen wir auch? Und wo steht der manchmal vielleicht auch dem Ganzen im Weg? Was haben wir 2015 auf einer Tagung waren, hieß es, wenn wir eine gute Versorgung wollen, dann müssen wir den auch ein bisschen runterfahren. Ich glaube, das diskutieren wir ganz viel, auch hier mit den Studierenden. Aber die Frage ist ja auch, jetzt gebe ich das in die Hände der Patientinnen und Patienten, wie schütze ich die aber auch vor so einer Selbstoffenbarung? Also woher weiß ich, ob die nicht doch ihre Diagnose irgendwo da eintragen, weil sie es einfach nicht besser wissen, weil sie einfach vielleicht das Bewusstsein gar nicht haben und dann auf einmal Daten preisgeben, wo man sagen würde, okay, das hätte ich jetzt, ich persönlich hätte das jetzt vielleicht nicht so gemacht oder so. Ja. Kann man das? Oder? Weniger Möglichkeiten geben, sowas einzutragen? Ja. Das machen wir, und wir haben zum Beispiel überall, wo man die Möglichkeit hätte, das wäre jetzt zum Beispiel dieser Messenger, oben auch nochmal dick drüber geschrieben, dass Hinweise zu Diagnosen und sowas hier nicht keinen Platz finden, sondern dass es eine Organisationshilfe ist quasi. Also dass man nochmal textlich darauf hinweist, dass man sensibilisiert, ist, glaube ich, immer ein großes Thema. Ne? Also dass ich glaube, Datenschutz natürlich ist das oft so ein, ach, jetzt müssen wir darauf auch noch achten Thema, aber es ist halt auch ein wichtiges Thema, und man verliert ja auch schnell so den, ah ja, dann gebe ich da auch noch meine Daten ein. Also ne, das ist ja schon wichtig, dass man da sensibel bleibt und dass man sich überlegt, wo gebe ich meine Daten an und wo nicht und wer macht was mit meinen Daten. Und genau, und darum glaube ich, ist es wichtig, dass man von Anfang an denjenigen oder den User, der die Plattform nutzt, darauf sensibel hinweist, was man eingeben sollte und was nicht, genau, und was damit passiert. Also, und dann sind wir wieder bei Autonomie, dass ich weiß, was passiert mit meinen Daten. Das weiß man ja bei vielen Plattformen überhaupt gar nicht. Und weist ihr die Therapeutinnen und Therapeuten auch darauf hin, wenn doch irgendein Patient irgendwie zu viel Daten gibt, dass man die darauf hinweist, also dass da auch so ein Learning von Therapeut zu Patientin, Patienten stattfinden kann, dass man sagt, Mensch, passen Sie mal auf, das hätten Sie jetzt besser nicht geschrieben beim nächsten Mal. Lassen Sie mal die Das war bis jetzt ja tatsächlich eher noch nicht notwendig, weil Therapeuten sowieso schon oder Psychotherapeuten schon so, ich glaube schon mit dem, die haben ja eine Schweigepflicht auch und sind sowieso schon sehr auf den Datenschutz erpicht, was ja auch richtig ist. Und darum habe ich da, glaube ich, ein Klientel erwischt, was sowieso schon total sensibel ist durch die Ausbildung und durch den Umgang sowieso schon mit dem Patienten. Und genau, dass wir da in die Richtung ja wirklich eher auch die Organisationstools zur Verfügung stellen und so Daten gar nicht erheben. Okay, ich glaube, wir sind jetzt, wir haben 45 Minuten ungefähr runter auf dem Podcast. Vielleicht noch so als, ja, so eine Sache, die sich bei uns durch den Podcast zieht. Wir sind ja, Markus, Jan und ich. Die Gennard-Frage? Genau, ich müsste jetzt die Gennard-Frage stellen. Ich leite es aber ein bisschen anders an, der Markus ist dann immer sehr direkt. Keine Science Fiction? Genau, nein, ein bisschen. Hast du einen Bezug dazu? Also, wenn nicht, vor der Frage hatte ich Angst. Wir schmeißen dich nicht raus. Natürlich. Aber ne? gut, dass sie zum Schluss kommt. Genau. Hast du den Bezug dazu? Nee. Okay. Nee, gar nicht. Nee. Ich hatte das auf eurer Seite gelesen und habe dann gedacht, oh Gott, das könnte peinlich werden, wenn ich da eine Frage gestellt bekomme. Nee, leider nicht. Es ist vollkommen okay für uns. Wir akzeptieren alle Nicht-Science-Fiction-Fans. Auf jeden Fall. Nein, aber kann ja sein, dass du irgendwie auch einen Bezug dazu hattest und weil wir haben, natürlich gibt es auch immer Leute, die haben überhaupt keinen Bezug dazu, weil viele in diesem Kontext sich ja auch damit auseinandersetzen. Wie ist Zukunft? Wie gestaltet sich Zukunft? Und dann liegt Science Fiction nun mal auch häufig nah. Ich glaube, ne? Zurück in die Zukunft ist mein Science Fiction Film. Per se erstmal sehr gut. Der Einzige, den. Ja, nee, sonst bin ich da eher. Okay, jetzt muss ich dich trotzdem fragen, weil was glaubst du, in welchem Szenario bewegen wir uns oder entwickelt sich so die unsere Gesellschaft? Es gibt ja häufig dann Dystopien, ne, mit vielen sehr, ja, dystopischen Fantasien, die da auch teil natürlich sehr berechtigt sind in vielen Teilen. Was glaubst du, haben wir eher eine sehr positive Zukunft vor uns in Bezug auf Digitalisierung oder ist es eher so eine Art Matrix-Szenario, was uns blüht? Ich glaube, dass wir in Deutschland ja noch relativ beschützt sind irgendwie, so wenn man sieht, was woanders auf der Welt schon los ist. Ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir da noch mehr mitgestalten können auch. Also ich glaube, unsere Befürchtungen sind da ja auch manchmal realistisch, aber dass wir da gucken, dass wir da schneller mitgestalten kommen, weil wir sonst, glaube ich, überrannt werden von anderen Ländern, sei es China oder Amerika oder Silicon Valley oder was es auch ist. Und ich glaube, dass oder hoffe, dass es in die Richtung geht, Community-Bildung auch mehr. Also das, was ich eben schon mal gesagt habe, und das ist ja das, was auch im Silicon Valley, glaube ich, so viel ich davon weiß, immer ganz oben steht, dass man sich trifft, dass man sich austauscht, dass man voneinander lernt, dass die sich auch unternehmensübergreifend austauschen und dass dieser Mindset irgendwie ein bisschen mehr wird und dass trotzdem jeder noch was vom Kuchen abbekommen kann. Und ich hoffe, dass die Digitalisierung in die Richtung geht und dann uns verhilft, eine Patientenakte irgendwann zu haben, wo ich mit den Ärzten untereinander kommunizieren kann und mich gut aufgehoben fühle. Also ich glaube, die Hoffnung hast du super rübergebracht heute. Also tatsächlich dieses Mauern abbauen und miteinander zu kooperieren und auszutauschen und miteinander zu gestalten. Ich finde, das kam toll rüber und das macht viel Hoffnung. Das ist ja wirklich das, woran wir auch glauben und worauf wir sehr hoffen, ne? Dass das genau so wird. Also wir hoffen natürlich, dass diese Preisverleihungen irgendwann nicht mehr in Berlin, sondern im Ruhrgebiet stattfinden. Ja, und aber ansonsten sind wir darüber kann man wahrscheinlich sprechen. Sehr gut. Okay, ich glaube, dann sind wir bis hier am Ende oder gibt es noch? Ich bin total am Ende. Ich bin auch, wir sind am Ende, ich glaube. Und auch am Anfang. Genau, war ein sehr tolles. Am Ende des Tages war das doch ein Gespräch, oder nicht? Man muss dazu vielleicht jetzt nochmal einmal klären. Am Ende des Tages ist eine Phrase, die anscheinend dem Markus zugesprochen wurde vom letzten Podcast, okay. der anscheinend häufiger frequentiert diese Phrase ausgegeben hat und jetzt ist das auch unsere Phrase. Ja, okay. Und wir unsere regelmäßige Hörerin Angelika hat uns zurückgemeldet, ja, dass es fast schon Trinkspiele gibt, wenn irgendjemand am Ende des Tages sagt. Ja. Ab dem dritten Mal ist Tradition, ja, ne, sagt man in Köln. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie die Studenten, die da vorne in der Halle stehen und mit so einem Shot Jägermeister und jedes Mal am Ende des Tages. Gut. Das ist wie bei euch, wenn du kostenfrei sagst. Ja, kostenfrei. Genau, so ähnlich. Gut, am Ende des Tages muss aber auch leider jeder Podcast irgendwann beendet werden. Mhm. Und das mache ich hiermit. Vielen Dank, Sonja, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Ein tolles Gespräch. Und hat mir viel Spaß gemacht. Okay. Uns auch. Ja, uns auch. Ja. Bis bald.